Halt mich fest, halt mich fest. Kalt gepresst, Salz gelegt, mach mal Ballett. Ballert weg, alles recht, alles echt. Alles adrett. Phase 246, Skalpell. Salben fett, halt im Sack, halt mich fest. Es ist halt im Fest, brauchen nur Fotobarett. Ich habe heute ne ganze Quest, Tanzparkett, halt es weg. Man falte es in Alt gesteckt, gestaltet es den alten Zweck. Bis früh halb sechs, ab ins Bett, dann Netz, Schnarch, Stess, alles. Strahlen du auf Unterlich, wie Kirpette dunkel. Nüsse, Nähne, Tisch, gefundenes Fressen, gefundene Funken, springen, fundamentalistisch. Attentäter, Hacke, Peter, Lack und Leder, Nacken, Schläger, Annalena, Macarena, Wattenträger. Attentäter, Krabbel, Käfer, Racke, Peter, Kettensäger. Excel, November, für Schwerkraft, roten Hosentaschen geschaffen. Don't talk, just kiss, this movie song, this singer. Fantasia von der süßen Art. Bis in die Augenhöhle und alles den darunter ziert. Ich rauche, trinke Bier, habe ein Hirschgeweih. Werdet ihr verwirrt seid, it's my life. Während ihr verwirrt seid, behandelt sie respektvoll. Aus Langenau, aus dem Ghetto, tretet den Rap los, auf Dark Shadows. Und wenn der Typ ohne Haare mit Schlitznamen Locke heißt, Ginger Change, Interchange, Simpsons Sing. Pilgerweg, Sunflower Festival, Gunpower Pestilence. Und das zieht sich wie ein Liebesbrief, diese ewige Reproduktion, dieses in dieser Leben. Hier im Café, weg junge Mittel, Kinderwagen, Fett anhäufen. Der Sinn alter dieser Leben, sich zu präsentieren, sich wiederzugeben. Hier mit Sonnenbrillen, Tattoos, Schmuck und ihre Seelen. Back Factory, Tracks Factory, Truck Factory, Fack Factory. Gossen Boss mit Zeppelin, sie schläft in Tonne, denn ich schnarchte zu laut. Independence Day, Integrität, niveaulos, ivolos, wieso? Zum sofortigen Verkehr, vorgesehen, gute Seite Ghetto, schlechte Seite Netto, 0152, 0622, 6463. Und das Fazit des Tages ist der Lagebericht. Waren im Kinderheim, es war unbehaglich. Woran das lag, ist fraglich. An hunderten Drahtbetten, Gitterstäben, fehlendem Taglicht. Es war magisch. Es war Lagebericht, Sagebericht. Atme jetzt nicht wie ein rostiger Nagelspitz. Hinter dir, den Arm aufritz. Stolperst über Kaperstrick, bist du mit Harz am Finger. Triggersticks drückst nach der Runde vorne Arm. Am Lagerfeuer sitzt abenteuerlich. Und das Fazit, laber nicht. Mach es, sonst macht es jemand anderes. Mit Totenstille, Lagebericht, Spezialist.